Ja, also wie gesagt, wenn ihr was zwischendurch schon anmerken wollt, finde ich das nicht problematisch. Und ja, fände auch irgendwie ganz gut, wenn man immer nennt, so kenne ich auch eher dann, ja, was ist, was ihr für Erfahrungen habt, ob das irgendwie für euch denn überhaupt eine Rolle spielt und ja, und was ihr dann irgendwie für Lösungsstrategien habt, weil so eine super Lösung für die Probleme habe ich jetzt auch gehört. Muss man zusammen überlegen. Also, man kann vielleicht sagen, dass das, was damals dann die Frauenbewegung begründet hat, war ja die Frage irgendwie, dass der Reproduktionsbereich ja erstmal individualisiert war und irgendwie richtig einen Ausdruck gefunden hat. Also dass er hauptsächlich mit, also die Kinderfrage eben, dass eben die Frauen, die dann eben Kinder haben, das unglaublich schwer hatten, das zu organisieren und quasi, wenn sie alleinerziehend waren, vor allen Dingen dann auch noch arbeiten mussten und dann auch noch politisch tätig sein zu wollten, war es ein unglaublicher Organisierungsaufwand. Helke Sander hatte irgendwie einen kleinen Sohn, der war allein, sie war allein und sie war auch damals für die Studentenbewegung relativ alt, schon über 30. Und ja, hatte dann eben, die dann auch Frage dann für viele Studenten eben noch keine Frage war, weil die einfach keine Kinder irgendwie hatten. Sie selber war aber dann, hat den ersten Kontakt, den sie dann bekommen hat, mit dem SDS, hat sie für sich schon mal auch als unglaubliche Befreiung empfunden, erstmal überhaupt so eine Möglichkeit zu sehen, dass man überhaupt Dinge anders machen könnte. Ja, dass Veränderungen möglich sind, sagt sie an einer Stelle. Und ja, deswegen wollte sie auch nie irgendwie eigentlich gegen den SDS, sondern eigentlich immer mit dem SDS ihre Position vertreten, weil sie, ihr Ziel war schon irgendwie auch eine Revolution, eine revolutionäre Bewegung erstmal zu gründen. Und das fand sie halt, dass das eben ja nicht irgendwie alleine irgendwie möglich ist. Ja. Mit den Kindern kann man sagen, heute für auch diejenigen, die sie noch als feministisch bezeichnen, auch innerhalb eben der Linken auch immer noch unglaublich relevant. Also das, wo es relevant ist, ist es in der also in der bürgerlichen Politik ist es schon relevant. Da wird einen halben davon gesprochen, wie man irgendwie Beruf und Familie verbinden kann. Gerade in der Bundesrepublik Deutschland ist es gerade, ja, haben wir diese Familienministerin Ursula von der Leyen, die gerade sehr vehement geht und Betreuungsplätze irgendwie für alle Kinder ab irgendwie einem Jahr irgendwie fordert. Und das ist aber natürlich, das ist aber tatsächlich für die Linke erstmal kein großes Thema. Was für die Linke irgendwie ein Thema ist, ist ja, kann man sagen, die Frage nach der Identität, nach der sexuellen Identität und das, wo man am meisten, also wo sie am meisten, die feministischen Bewegungen am meisten zum Ausdruck kommen, ist die Frage nach der Vergewaltigung und dem sexuellen Missbrauch und halt dem sexuellen auch innerhalb der Linken. Kann man sagen, hat sicherlich eines was damit zu tun, dass sich irgendwie die gesellschaftlichen Verhältnisse auch insofern verändert haben, dass im Gegensatz eben zu damals die Frauen ja tatsächlich auch erstmal entscheiden können, also das nicht mehr so neu ist, dass man das entscheiden kann, wenn man Kinder haben möchte, dass es mehr ist, was man eben setzen muss, wie das eben die Frauen Anfang der 70er Jahre durchsetzen mussten, sondern das einfach so eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und dass es damit aber mit diesem, dass es so eine Selbstverständlichkeit geworden ist, wie irgendwie in die Privatsphäre zurückgefallen ist, eigentlich wieder individualisiert worden ist und wegen eigentlich das Leben irgendwie immer noch nicht gelöst ist, sondern tatsächlich die Frauen können ja, dass sie keine Kinder wollen, dann können sie auch in der linken Szene irgendwie bleiben, bloß wenn sie Kinder kriegen, in der Regel fallen sie dann raus und die Männer heutzutage ja irgendwie auch. Ne? Also das ist natürlich aber nicht nur mit den Kindern, sondern auch für Berufstätigkeit, wo man sieht, dass irgendwie es über 30 irgendwie fast gar nicht gibt, weil wir die viele nach auch die Frage nach der Vereinbarkeit, wie man sich irgendwie reproduziert, irgendwie auch nach außen gelagert worden ist. Das kann man sagen, da achten sie schon deutlich anders. Das war auch nicht nur bei Herrn Sander so, sondern die Frage, wie man sich repräsentiert, wurde zumindest deutlich politischer diskutiert, als es heute ist. Es wurde nicht nur als individuelle Möglichkeit gemeinsam Reproduktion, so gibt es ja heute auch, es gibt immer noch, wie sieht das wie immer, aber galt eben auch, also diese Kommunen, die dann gegründet worden ist, ist in Deutschland eben besonders berühmt, eben die Kommune 1, die sollten eben schon nicht nur Ausdruck sein, dass man sich reproduziert gemeinsam und notarische Beziehung dann zu aufbaut, was ohnehin nur mittelmäßig damals geklappt hat, sondern es ging eben auch darum zu zeigen, dass Selbsttätigkeit wie möglich ist. Es sollte halt irgendwie der Bevölkerung, eben das Problem hatte, dass diese Bevölkerung integriert, autoritärisch, sich irgendwie andere als irgendwie die Revolution gerade wünschte, denen sollte man zeigen, dass es eben auch andere Lebensformen geben kann, also jenseits dann quasi der Kleinfamilie, wobei man die Kleinfamilie als das wesentliche Problem auch darin sah, warum der Großteil der Bevölkerung eben einen autoritären Charakter irgendwie hatte. Deswegen war die Zerstörung der Kleinfamilie ein wesentlicher Punkt, der für die nur am Rande was mit Frauenzipation zu tun hat, sondern tatsächlich eher mit der Frage nach der Integration der Arbeiter und Arbeiterinnen. Ja. Aber deswegen war natürlich irgendwie diese Frage irgendwie im Raum, ist dann auch von den Frauen dann aufgegriffen worden. So. Also Sander hat da auch in dem Film und auch in wirklich im Leben, dass sie irgendwie auch in der WG. WG, das war auch von diesem Genossen organisiert worden, der da mit diesem Franzosenkäppchen, und da hat sie gesagt, dass also der konnte halt ansehen, dass sie als alleinerziehende Frau keine Wohnung bekam und sie dann diese WG gegründet, was zuerst wohl aus dem gegründet war, aber dann eben Experimentcharakter irgendwie angenommen hatte. Ja. Und so hatte man da halt vielleicht noch so einen Zusammenhang mehr, was sich dann nach 68 und auch bis heute ziemlich getrennt voneinander läuft. Also man hat auch bis heute noch sowas wie jetzt irgendwie besetzte Häuser und sowas, die ja sowas auch versuchen, aber die hat oft auch sehr in sich irgendwie kreisen und sehr, naja, wenn sie was politisch machen, sind sie halt eher mit dem Erhalt ihres Raumes entsteckt. Antirepressionsarbeit muss dann immer geleistet werden und das ist natürlich doch irgendwie eine ganz andere Nummer als wo 80, wo die einfach alle immer ständig in den Medien waren und das einfach eine ganz andere Idee war. Ja. Dass die Linke aber irgendwie, oder dass es diese Spaltung immer wieder gibt, quasi zwischen irgendwie dieser Reproduktion und quasi der Politik oder dem Privatlichen, man kann es ja verschieden nennen, das ist ja irgendwie auch kein Fall, dass sich irgendwie auch die Bewegung gibt, die sich immer wieder quasi in diese beiden Eiche irgendwie spalten, das ist, glaube ich, einfach kein Zufall, weil das ist ein Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse, wo das Private eben vom Politischen abgespalten wird und ja immer quasi für den Einzelnen immer quasi das Gegenteil gesehen wird zur Politik. Also in der, sieht natürlich da, dass man sich halt in der Familie von den Härten eben des Arbeitslebens halt zu zu reproduzieren hat, also von ihm habe ich Klassen, sich da zu reproduzieren hat und deswegen dann ja, das nicht irgendwie als das Wesentliche für die Gesellschaft gilt, weil als auf eine Gesellschaft, die eben darauf aufgebaut ist, dass dass Waren eben produziert werden, die ja, die man durch Tausch austauschen kann und ist natürlich dann der Bereich, der davon abgespalten ist und dann quasi die Reproduktion von dem sein soll, der um die Werte der Arbeit macht, gilt das natürlich erstmal immer als das Private und auch immer als das weniger Wichtige und Sinnvolle. Und ja, ich glaube, diese Spaltung ist deswegen auch immer in diesen Bewegungen und muss dann eben immer eingefordert werden. Denn dass das Private nicht politisch, dass das Private eigentlich politisch ist, dass es mein Ding ist, dass es nicht politisch ist, ist eben immer das Thema dann, wenn ich sagen, was die Frauen eben dann in die Bewegung eben mit einbringen. Ja, das ist irgendwie Schein, das erkennt man ja einfach schon daran, dass wir sowas wie eine Familienministerin haben, wo irgendwie klar ist, wenn dass das schon ein wesentliches Moment ist, dass in der Familie eben die wahre Arbeitskraft hergestellt werden muss, dass das die Aufgabe der Familie ist und dass dann eben der Staat quasi dafür verantwortet ist, zu schauen, dass das auch ordentlich funktioniert. Wenn das dann halt nicht ordentlich funktioniert, muss halt der Staat, das macht er eigentlich immer, eingreifen mit Mitteln eben der Bevölkerungspolitik, die unterschiedlich aushalten und in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Formen annehmen können. Man kann sagen, mittlerweile eben dadurch, dass eben auch die, also nicht nur die Arbeiterinnen, die ja schon immer irgendwie auch in der Produktion waren und das schon sich immer auch teilen muss zwischen Produktion und Reproduktion in sich quasi teilen, sondern eben auch ab dem Moment, wo eben auch die bürgerlichen Frauen angefangen haben, verstärkt immer mehr arbeiten zu gehen. Heute kann man ja sagen, es geht gar nicht anders, also kann es als bürgerliche Frau auch nicht zu Hause bleiben, also zumindest ist das ziemlich wahnsinnig, weil also zumindest in Deutschland ist es so, ich weiß nicht, wie die österreichischen Gesetze sind, aber es gibt zum Beispiel nicht mehr, wenn man sich scheiden lässt, man versorgt vom Mann, also das gibt es einfach nicht mehr. So, es gibt keine Versorgerehe mehr, man hat mittlerweile die Frau auch dahin emanzipiert, dass sie eben auch Arbeit hat. Ist. Und in dem Fall ist natürlich der Staat auch viel mehr gefragt, dann in die Reproduktion irgendwie einzugreifen. Ja. Und ja, ist eben was auch Helke Sanders sagt, dass das eben, dass die Kinder nicht alle da sind, Privatvergnügen und weil man irgendwie das so nett findet, kleine Kinder zu haben. Das sagt sie an der Stelle, wir als Frauen merken es zuerst, dass irgendwie die Kinder dazu da sind, irgendwie die nächste Generation da ist, eben abgemuckst zu werden. Ja, das kann man erstmal sagen, das ist natürlich, das stimmt zum einen, irgendwie, weil es geht natürlich auch darum, Soldaten zu produzieren und zum anderen kann man dieses Abgemuckst vielleicht irgendwie auch ein bisschen tragen verstehen, als das für die Gesellschaft irgendwie hergerichtet werden sollen als Arbeitskräfte. Ja. Und doch ist natürlich, ja, das bekommen natürlich die Mütter, natürlich auch die Väter irgendwie, wenn sie sich ja mehr mit beschäftigen, natürlich spätestens dann zu spüren, wenn sie in den Kindergarten gehen und dann auch wenn sie in die Schule gehen, dass das, ja, das eben seine Kinder nicht einfach erziehen kann, wie man will, dass man sie schon dazu erziehen muss, dass sie halt in der Lage sind, zum Beispiel so eine Schule auch besuchen zu können. Ne? Und dafür muss man stillsitzen können und was weiß ich was alles. Ja, wenn man das halt nicht macht, kriegt man auch zum Beispiel in Deutschland irgendwie Schulfindesanzeigen, also alles wird ganz schön teuer. Ja, aber die erste Institution, ja, natürlich das passiert, ist die Familie. Das kann man jetzt sicherlich irgendwie ganz toll psychoanalytisch begründen, warum das so ist und wie das zusammenhängt mit Identifikation, mit den Eltern und den Aber das will ich jetzt irgendwie doch nicht machen, sondern ich würde erstmal sagen, ein Hauptgrund ist natürlich, warum die Familie halt diese Instanz ist, ist halt, wenn das diese Kinder eben 20 Jahre mindestens von ihren Eltern abhängig sind und natürlich dann zu tun haben, was die Eltern irgendwie sagen. So. Und da können die noch so nett und freundlich sein. Letztendlich sind die Kinder halt einfach existenziell von Eltern abhängig und halt nicht wahr. Ja. Genau, und genau um dieses Verhältnis haben wir eben schon gesagt, mit dieser Familie und dann die Erbung der Familie war eben halt auch eben dieser Wendepunkt, wo es eben in der Studentenbewegung drum ging. Und dann auch bezogen auf den Titel da, der subjektive Faktor, wo es eben darum geht, dass die dass das revolutionäre Ideal nicht irgendwie unbedingt daran gemessen werden kann, an welchem Stand man jetzt in der Produktion ist, also ob man jetzt irgendwie Eigen hat oder nicht und nur seine wahre Arbeitskraft verkaufen kann, sondern dass es eben tatsächlich noch ein darüber hinausgehendes Moment zu gehen hat, wie eine Wirkung wie zur Revolution, und der wiederum wurde, hatte schon Lenin irgendwie den subjektiven Faktor genannt, dieser Begriff ist eben dann übernommen worden und ja, hat nicht nur den Film, sondern die Studentenbewegung insgesamt geprägt. Ja, deswegen hatte man auch nicht mehr in der Studentenbewegung, also das mit den die Arbeiter als revolutionäres Subjekt war eigentlich zumindest für die eher führenden Theoretiker der Studentenbewegung eigentlich abgehakt gewesen. Also zum Beispiel für Rudi Dutschke war es eigentlich überhaupt nicht mehr die Frage. Der hatte das ad acta gelegt und dann hatte sich irgendwie auf Marcuse berufen und hatte gesagt, eine Randgruppentheorie. Und die Randgruppentheorie war dann diejenige, dass irgendwie hauptsächlich Jugendliche dann zu revolutionärem Potenzial haben und auch eben die die Befreiungsbewegung in der Dritten Welt, weswegen man dann eben hauptsächlich zum einen eben auf diese Vietnam und China genutzt hat und zum anderen eben, das kommt ja auch an die Stelle vor, auf diese Lehrlinge, dass man die als revolutionäres Potenzial gesehen hat. Die Frauen fielen wie auch unter dieser Randgruppentheorie nicht wirklich darunter. Ja, und das hat sich ja, wie schon am Anfang gesagt hat, auch für der Bewegung eben aus den eben schon erwähnten Gründen auch geändert. Und dann war es halt wieder eben hauptsächlich eben die Arbeiter, die dann revolutionäres Subjekt galten, weswegen man dann eben von wiederum seinen Bedürfnissen und von seinen eigenen Bewegungsvorstellungen auch abgenommen hat. Und es ging dann quasi so weit, dass man sich irgendwie angepasst hat und wieder irgendwie, dass Genossen auch geheiratet haben, Genossinnen, und irgendwie sich die Haare abgeschnitten haben. Und ja. Das ist ja zum Beispiel dann im Ausdruck zu bringen, weil sie in der letzten Szene, Mann mit der Brille und dem, der sagt, die Frauen, das als Bürgergeste mit der Befreiung innerhalb der Familie, und sondern dass sie quasi schauen müssen, dass die Emanzipation der Arbeiterinnen in der Fabrik stattfinden soll. Ganz lustig, weil diesen Typen irgendwie habe ich vor irgendwie 2-3 Wochen kennengelernt. Der ist irgendwie jetzt so Mitte 70 und ist aber immer noch irgendwie in der in einer Gruppe innerhalb der Radikalen aktiv. Hat mittlerweile irgendwie hat eine Kritik an diesem an dieser politischen Wende der Studentenbewegung, auch sehr explizite Kritik, und sagt eigentlich auch, dass er damals schon diese Kritik gehabt hätte. Sieht man da. Aber es ist ganz lustig, weil ich gerade irgendwie Artikel habe für die die Genossen und Genossen herausbringen. Und da, also in dem Artikel will ich auch mal ich und irgendwie die Frauenfrage da irgendwie schreiben. Und als ich war, habe ich ein bisschen gefühlt, wie Helke Sander bei diesem Treffen zu dem in diesem, also nicht, dass es im Schlafzimmer war und so. Aber es war tatsächlich, also die haben so dann auch ja, die Frage, warum man überhaupt mit Sexualität und überhaupt mit Reproduktion, es wäre doch irgendwie überhaupt alles schon ganz frei und befreit und was da überhaupt die Frage wäre. So. Aber es gab auch die das auch genauso gesehen haben, die eher üblich ist, aus der DDR kommen und sich ja immer als schon als emanzipierte Frauen irgendwie begreifen, die halt sich gar nicht mehr in Frage stellen, weil dann würden sie wieder irgendwie zu Opfern machen oder so. Und, ja, und dann gab es auch, Ing und das waren da eigentlich die zwei Männer, wobei das ganz praktisch war, dass der eine von ihnen da besonders wichtig ist in der Gruppe, die dann gesagt haben, ja, nein, wir finden es gut, was die Genossin macht, sie sollte es ruhig machen. Also eine ziemlich identische Situation eigentlich. Gucken, es ist natürlich auch genauso wie da, man muss das dann vor allem, man muss es dann auch mit denen absprechen und sie haben den Artikel noch nicht gesehen, ob sie ihn dann wirklich drucken, das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber das so zu dem, ja, wie das bis heute noch weiter fortwirkt. Ja, und es ist ja auch sicherlich nicht ganz falsch, weswegen ich dann zum Beispiel für die Schreibewand eigentlich ganz gut, die, und dass natürlich das irgendwie die Arbeiter sich die Produktionsmittel aneignen wollen müssen, damit gehe ich durchaus d'accord, aber dieser Bereich, das dann eben gleichzeitig auch, weil das sich so gegenseitig bedingt, eben der Reproduktionsbereich und die Familie geändert werden muss, das, ja, das wird halt bei denen auch abgespalten und irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das auch dann vielleicht bei sich ändern können. Ja. Und nach dieser zweiten Wende? Ja. Neue in die DKB gegangen und ja, dann gab es halt und die Antwort der ist erst in die 80er Jahre wieder entstanden oder wie kann ich das vorstellen? Ihr wisst ja die 70er Jahre, das ist für mich jetzt so also da hast du so eine Antiautoritäre Aufflamme gegeben, dann sind wieder sozusagen die leninistisch-hierarchischen männlichen dann waren wir nichts und erst in die 80er Jahre haben sich Leute wieder Gedanken gemacht darüber, dass man das anders machen kann. Nein, so ganz, also hundertprozentig weiß ich es auch nicht. Aber man kann schon, also man sagt schon, dass dann also diese Bewegung sich aufgeteilt hätte in Sponti quasi und in dann diese Parteien, der DKP und so weiter. Der Punkt ist aber, also so ist, was ich bis jetzt über Sponti's gelesen habe, geht auch eher in die Richtung. Also die waren halt, die haben halt keine die haben halt keine Partei gegründet, die haben dann Politgruppen gemacht. Und das war, glaube ich, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, nämlich, dass die eben so viel Stadtteilgruppen haben die gemacht. Die haben dann, da ging es natürlich auch irgendwie erstmal darum, die Arbeiter zu agitieren. Das war auch deren Hauptziel. Dann irgendwie auch in den Stadtteil haben die dann Flugblätter verteilt. Und das sind dann richtig, haben die nicht absetzen zu können. Das ist dann so, weil die dann irgendwie gerade alle vom Einkommen waren und keine Lust auf irgendwie die Propaganda. Und ja, aber ich würde sagen, und das waren halt die einen, und was natürlich schon nochmal ein Anreich war, zu dem ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel gemacht habe, wir haben natürlich schon diese andere Abspaltung, und das sind diese Haschrebellen. Und diese Haschrebellen, die erinnern schon sehr auf der ganzen Ästhetik an das, was man irgendwie aus den autonomen Zusammenhängen dann in den 80ern, vielleicht früher am Ende der 70er, dann irgendwie kennt. Ja, die sind, und da gibt es auch so eine Zeitung 883 und die, ja, die haben dann auch eher eine Selbsttätigkeit wieder angurbelt und hatten aber natürlich einfach dieses Guerillakampf in die Städte bringen und Anhalt ja, sind halt auch irgendwie etwas problematisch, weil sie eben die, also daraus ist ja dann auch die Bewegung 2. Juni entstanden. Und ja, die haben zum Beispiel auch eine Bombe über das jüdische Gemeindehaus in Berlin gelegt, irgendwie Ende 90, und ist zum Glück nicht explodiert, aber wenn die explodiert hat, 300 Leute irgendwie gestorben. Ja, aber zumindest gab es schon auch noch was anderes, woraus sich dann, denke ich, hinterher das dann entwickelt hat. Ja, wo man jetzt auch sagen kann, dass vielleicht ja, also man kann zum einen irgendwie sagen, dass diese, also das, was ich irgendwie auch so cool und faszinierend an 68 war, dass das ja so eine Bewegung ist, wo irgendwie noch alle zusammen waren und nicht so eine Aufteilung in so verschiedene Gruppierungen, wie es eigentlich heute irgendwie gibt. Ja, und das glaube ich aber dann auch wiederum durch diese, in diesen Gruppen dann in den 70er Jahren auch nochmal irgendwie so ein Emanzationsschritt gewesen ist. Also dass man in Gruppen auch irgendwie die Frauen auch eher Rolle nehmen konnten, als jetzt irgendwie da wie es auf den Namengress irgendwie gewesen ist. Naja. Ja, also erstaunlicherweise hat sich ja die Studentenbewegung, das finde ich wirklich schon auch ein bisschen merkwürdig, das denke ich, dass es erstmal hat sie sich konstituiert, tatsächlich auch im Rahmen von großer Politik, kann man sagen, und nicht dass man jetzt hier bei sich anfängt und was sind die eigenen Probleme und was machen wir mit den eigenen Problemen, sondern dass sich die Studentenbewegung konstituiert hat, war eben Anti-Vietnam-Demonstration, Anti-Vietnam-Demonstration. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ist, dass das irgendwie damals aber notwendig war, weil die eigene Unzufriedenheit, die man hatte an den an diesen autoritären Verhältnissen, die da eben hatten, und an dem an dieser Langeweile, die immer beschrieben worden ist, und dass man eben also auf diese Passivität zurückgeworfen war, dass man da irgendwie so ein diffuses Unbehagen gab, und dass das aber erst durch quasi die Identifikation mit den Befreiungsbewegungen und gerade eben mit Vietnam, dass man dadurch irgendwie seine eigene Unterdrückung tatsächlich eher wahrgenommen hat. Weil ich sagen würde, dass es tatsächlich nicht um Vietnam ging und auch nicht um China, sondern dass die eigentlich eine Funktion hatten, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, die dann aber immer noch nicht als eigene Bedürfnisse zu addieren. Und da würde ich sagen, das ist halt irgendwie auch so eine relativ klassische Geschichte, dass man halt nicht bei sich bleiben kann, sondern tatsächlich irgendwie überall in der Welt guckt und dabei doch immer sich meint, so, weil man halt irgendwie nicht reflektiert. Ich finde eben so irgendwie ganz erstaunlich, dass eben gerade, was man jetzt den Leuten tatsächlich nicht um Vietnam gegangen kann, ist, dass es tatsächlich ganz wenig Sachen dann gibt, warum man irgendwie für Vietnam oder für Ho Chi Minh jetzt ist. Obwohl der eigentlich ziemlich ein stalinischer Typ irgendwie war, der irgendwie auch die Trotzkisten in seiner eigenen Partei umgebracht hat, umbringen lassen und so weiter. Und das hat einen aber wirklich nicht besonders stark interessiert, ob man die Bewegung, die da man irgendwie toll findet, ob das irgendwie autoritär ist oder war einem ziemlich egal. Ähnlich natürlich mit China, das ist ja irgendwie ziemlich heftig eigentlich auch abgeht. Ne? Aber tatsächlich ist das, was auch da sind, was die traditionelle Politik ist, dass man eben nicht bei sich guckt, nicht auf sich organisiert in dem, sondern dass man tatsächlich irgendwie erstmal im Großen denkt und seine Strategien irgendwie in der Welt irgendwie plant. Was natürlich irgendwie sagen kann, was auch noch seinen Sinn damit hatte, war, dass sie es sollte ja schon um eine Weltrevolution, nicht um die Revolution in einem Land. Das war zumindest für Dutschke irgendwie immer relativ klar, dass er, und für Dutschke war ich auch klar, dass Solidarisierung mit den Befreiungsbewegungen heißt, die die Revolution im Anland zu machen. Aber ja, wie weit irgendwie das, was eben immer die Denker quasi so wissen, was, ob das bis zu den Einzelnen hinkommt, ist auch immer noch mal eine andere Frage. Ne? Ja, also es gibt eben diese ganze Geschichte hat irgendwie Klaus Hartung 10 Jahre später auch noch mal beschrieben. Und er hat es beschrieben an einer Geschichte, dass eben so eine Auseinandersetzung irgendwie mit der Kommune 1 gab. Die Kommune 1, da waren irgendwie die wichtigen Protagonisten irgendwie Dieter Kunzelmann und Rainer Langhans. Und Dieter Kunzelmann hat irgendwann den Spruch vorgegeben, was geht mich Vietnam an, solange ich Gasmus-Schwierigkeiten habe. Und dieser Spruch, der auch schon so ein bisschen ausdrückt, warum in die Fernschweifen, wo ich meine eigenen Probleme noch nicht gelöst habe, das war dann, sagte irgendwie Klaus Hartung, war für ihn, der irgendwie im SDS-Vorstand irgendwie in Berlin auch war, wohl unglaublich peinlich. Okay. Ja, ich kann ja kurz das Zitat irgendwie vorlesen. Rainer lag eine kurze Zeit in meiner Wohngemeinschaft. Ich lernte ihn als ziemlich neurotisch kennen. Er hatte Probleme mit seiner Freundin, von denen ich nichts wissen wollte. Dann mit der K1 war seine Neurose der Öffentlichkeit. Darin lag dann da Peinlichkeit für uns rationale Funktionäre des SDS. Diese Selbstentblößung entblößte auch uns. Es brachte uns Verdacht, dass unserem politischen Handeln ganz männliche Motive unterlagen, dass wir möglicherweise für Vietnam auf die Straßen, weil wir auch so frustriert waren. Das Wort war entschlüpft und nicht, also der Orgasmus-Schwierigkeiten war entschlüpft und nicht wieder gut. Ja, in der Kommune war es eben hauptsächlich Helge Sander und irgendwie der Aktionsrat zur Befreiung der Frau, die halt diesen permanenten Aktivismus, der da ja herrschte, also die sind irgendwie, ich denke, die sind 2 Jahre wirklich zum Schlafen gekommen und dann gab es irgendwie jeden Tag irgendwas, ne? Und ja, man hat scheinbar auch Angst, wenn man jetzt irgendwas macht, dann ist irgendwie das auch vorbei mit der, weiß ich immer noch nicht so sicher, dass man auch für längere Zeit und Kraft um das aushalten. Auf jeden Fall eben diese Spannung der permanenten Rippe und die versuchte man halt mit dieser Kampagnenpolitik immer weiter aufrechtzuerhalten. Ja, ihm wird es ja gezeigt, irgendwie mit als, also auch die Kritik gezeigt, dann mit ihren Freunden da unter dieser Treppe da sitzt, ja, beim Vietnam-Kongress. Also sie sagen, sie klatschen und wissen nicht warum. Das ist eigentlich eine ziemlich heftige, auch schon fast beängstigende Situation da. Und ist ja eigentlich auch im Film gut klargestellt, dargestellt, dass sie irgendwie immer dieses Klatschen und irgendwann das zum so ein Grund irgendwie wird. Ja, dass es da eben, ob sich darum ging und es ja dann auch Rudi Dutz irgendwie, der Große, der kommt ja auch ständig irgendwie ins Bild und immer so einen leicht wahnsinnigen Gesichtsausdruck. Also der war dann ja auch nicht, also der war zum einen von der Presse quasi der Führer der Studentenbewegung, wie hoch studiert, aber natürlich auch innerhalb der Studentenbewegung selber, die sagen bis heute immer, nein, das wollten sie ja nicht und so weiter, aber trotzdem natürlich, was der gesagt hat und der hat wohl auch ziemliches Charisma, dieser Mensch, war es schon einer, der da irgendwie eine besondere Autorität irgendwie hatte. Und die anderen klatschen ja tatsächlich irgendwie auch so, ja, ohne dass sie lebendig werden, was dann ja die einen Frauen dann sind. Ja, also sie sagt dann auch in dieser Rede, die sie dann da auf der Delegiertenkonferenz hält, also das wird im Film nicht gezeigt, aber, dass sie die Kampagnenpolitik für die Frauen nicht, also wenn die Frauen sich an der Kampagnenpolitik weiterhalten würden, dann Scheinemanzipation, sagt sie. Die wahre Emanzipation kann sie nur erlangen, wenn sie im Privatleben drängenden gesellschaftlichen Konflikte artikulieren würden und sich die Frauen eben dann gemeinsam solidarisieren und politisieren würden. Sie sagt halt, dass die Frau politisch bisher, weil Politik bisher immer einseitig definiert worden wäre und nie eben die Bedürfnisse Frauen erfasst worden wäre. Deshalb würden sie nach dem autoritären Ruf, nach dem Netzwerk verlangen, weil sie dem System schon den Widerspruch ihrer Forderung nicht erkannt hätten. Natürlich sagen, dass Herr Gesander an dem Punkt einfach nicht recht hatte, weil den System sprengenden Widerspruch haben die meisten Frauen bis heute nicht erkannt von ihren Forderungen, sondern was unter Emanzipation irgendwie der Frau läuft, ja doch irgendwie einige eben Anpassungen an die Männer als irgendwie Arbeitskraft, dann den Versuch, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, was nicht irgendwie das Ziel dem Aktionsrat gewesen wäre. Man kann es natürlich an ihrer eigenen Bewegung auch sehen, also die Kinderladenbewegung, die sich halt damals irgendwie 68 irgendwie was Neues und auch was für die Frauen richtig was war, wo sie sich selbst organisieren konnten, ist das natürlich mittlerweile in die Gesellschaft gekommen und in Berlin gibt es halt immer noch unglaublich viele Kinderläden, die auch damals gegründet worden sind, aber die haben ja überhaupt nichts mehr mit irgendwie einer mit zu tun, dass Frauen dann irgendwie radikale Politik machen sollen, damit sie irgendwie Kinder dahin, sondern tatsächlich geht es ja immer darum, dass man dann sein Buch irgendwie besser ausüben kann. Ja, also Helke Sander hoffte, dass gerade die privilegierten Frauen sehen, dass wenn sie sich emanzipieren, also die sich halt schon irgendwie auch im Bereich emanzipiert haben, dass die halt merken, dass das nur Scheinemanzipation wäre und dass die wahre Emanzipation immer eine Aufhebung der Trennung von Produktion und Reproduktion sein müsste. Das ist aber auch nicht irgendwie, hat irgendwie nicht stattgefunden. Die Frauen glauben immer noch irgendwie mit, dass irgendwie die Gleichheit irgendwie wirklich möglich ist. Und ja, das mag irgendwie, das ist ein Fehler, aber sie gehen eben davon aus. Ja, und über die, das nochmal zu sagen, nochmal zurück zur Kampagnenpolitik, die sie dann in Emanzipation sieht. Kampagnenpolitik ist natürlich eigentlich bis heute immer so quasi das, was Linke überhaupt macht. Ne? Also sagen wir in Form von irgendwie gegen Machtgipfel oder NATO-Gipfel oder man ist irgendwie gegen die Bombe im Iran oder sowas. Also es gibt irgendwie bestimmte Kampagnen, die man irgendwie unterstützt. Und das mag ja irgendwie auch ganz nett sein, um sich da irgendwie zu treffen, aber damit verändert erstmal irgendwie relativ wenig, weil da, und das ist ja irgendwie, ja, dass es da tatsächlich nicht um die Selbsttätigkeit irgendwie der Massen, die man organisiert, geht, sondern dass man da irgendwie einen Ansprechpartner an den Staat hat und für einen irgendwas tun soll oder nicht tun soll, aber nicht irgendwie man selber irgendwie anfängt zu lernen. Und wenn man so ein bisschen provokativ, könnte man irgendwie sagen, dass das Kampagnenpolitik vielleicht insgesamt, also strukturell irgendwie feministisch wäre. Nicht nur in ihrem Ausdruck, sondern auch nicht nur wie sie sich ausdrückt, sondern irgendwie in ihrer Struktur selbst. Das können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren. Und dann war es nicht, was diese Einige hochhalten an dieser perten Revolte. Okay, das ist vielleicht heute nicht das, was uns irgendwie jetzt gerade so umtreibt, sondern aber was tatsächlich ist, dass diese Studentenbewegung sich irgendwie auszeigte, seinen unglaublichen Leistungsdruck, den man da irgendwie hatte. Also dass man dass derjenige irgendetwas, der halt irgendwie besonders tolle Texte schreiben konnte oder irgendwie besonders in der ersten Reihe in der Demo da irgendwie stand und so. Das hat sich auch tatsächlich bis heute nicht so besonders verändert. Also diesen Punkt irgendwie tatsächlich auch immer noch irgendwie gleich geblieben. Und da haben wir vielleicht gesagt, dann tatsächlich auch innerhalb irgendwie so ein Moment ist, dass man halt quasi dass man der Ding vielleicht als strukturell irgendwie männlich irgendwie vorwerfen kann, ist eben die Abspaltung irgendwie der eigenen Bedürfnisse und das kann man irgendwie vielleicht irgendwie konkreter fassen, irgendwie die Abspaltung vor allen Dingen von eigener Schwäche, von eigenen Ängsten, Ja, wolltest du noch was sagen? Nein. Ja, also von eigenen Schwächen und eigenen Ängsten, die man eben überwinden hat, wenn man irgendwie auf so eine Antifa-Demo gibt, wo man ja relativ irgendwie seine Angst zu überwinden hat, und das auch nicht als groß thesiert wird, dass das vielleicht für einige irgendwie das für einige irgendwie heißt, dass sie da vielleicht auch nicht mit hingehen, sie sich irgendwie da auch ängstigen und die Stärke haben, da irgendwie mitzumachen. Also ich war jetzt mal schon länger nicht in irgendwelchen Antifa-Demos, weil ich mir das einfach auch nicht zutraue. Da irgendwie. Meine Kampfsport-Erfahrung ist eher klein und naja, dann kann man halt doch nur relativ passiv irgendwo hinten stehen. Irgendwie. Ja, das ist dann immer eher ein bisschen frierend, finde ich. Ja, und natürlich dasselbe für Veranstaltungen. Wenn man irgendwie auf einer Veranstaltung irgendwie redet, muss man irgendwie auch erstmal irgendwie diese Ängste irgendwie überwinden, weil es gab diese Veranstaltung heute und da kann man sagen, dass die Autostrukturell nicht an der linken Szene ist, dass irgendwie dieses Konkurrenzverhalten, was eben im Produktionsbereich, dass das irgendwie ziemlich übernommen wird, halt auch für linke Veranstaltungen, dass es da halt irgendwie nicht darum geht, gemeinsam irgendwie zu diskutieren, zu schauen, irgendwie was man jetzt zu einem bestimmten Gegenstand will, sondern dass es dann wirklich sehr oft darum geht, dass man den anderen halt fertig macht, dass man die Schwäche der Position anderen irgendwie kennt und dann irgendwie draufhaut. Und ja, also gerade halt mit diesen Veranstaltungen, wo es dann irgendwie so ein Podium gibt und dann sind so viele Leute und es ist ja doch irgendwie relativ... wenn man da irgendwie was, sah man doch irgendwie damit, dass das immer was nicht besonders wohlwollend aufgenommen wird. Ja, also was ich dann meine, wenn irgendwie strukturell männlich oder weiblich ist nicht irgendwie, dann ist es nicht als Kategorie, als biologische Kategorie verstanden, sondern eher eben in welchem Stand irgendwie in der Produktion das Beat eben, dass irgendwie traditionell die Männer, also der Produktionsbereich, das, wo eben eher die eigentlich Männer eben tätig waren, dass diese, das, was da eben zählte als Konkurrenz und Abspalt von eben Bedürfnissen, dass das eben genannt, das ist, was ich dann eben männlich nenne und irgendwie weiblich nenne, ist dann eben diese Kalten, die man braucht, um im Emotionsbereich fähig zu, oder die man da eben, diese Eigenschaften, die da verwendet werden, um in der Hier tätig zu sein. Sei es dann die Empathie und den Überblick zu haben, wie es geht und irgendwie mütterliches Verhalten und sowas. Also in dem Film zurückkommen ist ja das, wie es sich dann irgendwie auflöst. Das ist eigentlich eine referenzfeministische Position, kann man sagen. In dem Sinne, dass dann eben Helke Sanders diese Marianne trifft in der Küche dann, wo sie hingeschickt wird. Und wo sie dann, das ist ja so ein bisschen so eine Verliebtheitsszene. Also so habe ich irgendwie empfunden, also, okay, Marianne, also im Film heißt sie Annemarie, im wirklichen Leben heißt sie Marianne, und sitzt dann ja unter Che Guevara und ist dann irgendwie dieses neue revolutionäre Subjekt, das dann sehr nahegelegt wird. Und eben was aber auch irgendwie irgendwie heißt, dass man seine libidinösen Bindungen eben von den Männern abziehen muss und auf die Frauen, auch libidinöse Bindungen die Frauen finden muss. Und dass das eben was ist, was dann quasi auch das Neue dann gewesen ist für die Frauen, und es ist auch nicht so weit hergeholt ist, dass dann viele von diesen Frauen eben auch in der zweiten Phase auch lesbisch geworden sind. Was jetzt irgendwie da im Film ist, ist nicht so, aber es ist schon sehr naheliegend. Ja, und es heißt halt eben auch, sich dann erstmal eine Identität als Frau schaffen, sagt sie, und halt das, was bisher eben als Schwäche irgendwie anerkannt worden ist, irgendwie als Stärke wahrzunehmen. Und ich würde sagen, bis jetzt hat eben, also die First Jahre hat irgendwie die Linke mit dem Problem, dass die Frauen tatsächlich oft ja nicht so richtig, also es auch so viele Frauen gibt zum einen, die, wenn auf irgendwie nicht so großen Einfluss haben, wenig irgendwie sagen und so weiter, und wenig tun, dann meistens entweder reagiert es zu ignorieren und zu sagen, wie jetzt die Genossen da, sie könnten ja um die abstrakte Gleichheit unten irgendwie auch was sagen, und wird dann eben ignoriert, dass es vielleicht doch eine andere Art von Sozialisation auch gibt, die einen das nicht so leicht macht, das zu tun. Und man hat halt mit Separation irgendwie reagiert und dann gesagt, man muss jetzt erstmal die eigenen Stärken, man muss halt so werden wie die Männer, das machen wir aber erstmal separat. Dadurch müssen wir integrieren. Oder es hat halt auch die Separierung gegeben, ja, das, was als weibliche Fähigkeiten sind, was bisher immer negativ war, müssen wir jetzt mal positiv irgendwie. Ja, und dann man eben bei der Separierung, das gab es eben auch. Oder, war eben vielleicht, wenn ich die Bewerte war, halt so staunen, wie kann sich auch... dass sich nicht unbedingt erstmal nur die Frauen zu ändern haben, sondern wie kann man halt auch eine Bewegung ändern, die halt irgendwie tatsächlich auch das, was man quasi sagen kann, an weiblichen Eigenschaften, die das auch mit berücksichtigt, so, ne, also mit berücksichtigen muss und sie auch dann die Bewegung selber zu verändern. Das finde ich eigentlich den quasi den gelungensten Ansatz. Ja. Damit würde ich dann erstmal zu Ende kommen und das wird es dann jetzt irgendwie diskutieren.